Für ihn war es ein ganz normaler Tag. Die Sonne schien, als er aus seinem Bett aufstand und die Decke achtlos darauf warf. Durch das gekippte Fenster konnte er die Nachbarskinder hören und unten in der Küche, da wartete seine Frau mit einem fabelhaften Frühstück auf ihn. Selbst sein Onkel war mit Freunden zur Feier des Tages gekommen. Sie alle saßen in der Küche am viel zu kleinen Esstisch und warteten auf ihn, um mit ihm seinen großen Tag zu feiern. Er blickte etwas um sich. Die Sonnenstrahlen von draußen blendeten hell in seine Augen. Er kniete sich nieder und betete kurz, um sich dann anziehen zu können und um in der Küche das Frühstück zu sich zu nehmen. Die Baumwollhose, die er trug, hatte er schon seit Jahren. Es war ihm eines der liebsten Kleidungsstücke geworden und auch das dunkle Hemd fühlte sich gut an. Er hatte es extra nur für den heutigen Tag vom Schneider anfertigen lassen. Es gab einige hier in der Stadt, die sich mit ihm auf seinen großen Tag freuten. Die Treppenstufen knirschten, als er nach unten in die Küche ging. Seine Frau empfing ihn mit einem langen, innigen Kuss und sein Onkel umarmte ihn zur Begrüßung und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Seine Freunde wurden mit einem Handschlag begrüßt. Es roch nach frischem Kaffee und nach Eiern mit Speck in der Küche. Hastig verspeiste er zwei Brote, Eier und Speck und trank einen Kaffee, wie er vorher noch nie einen vergleichbaren bekommen hatte im Leben. Seine Frau liebte ihn, das spürte er in dem Moment mehr denn je. Als der letzte Schluck Kaffee getrunken war und das Geplauder mit den Freunden vorbei war, ging er mit seinem Onkel in die Ankleide. Denn der Rest der Festtagskleidung musste noch angelegt werden. Heute, ja, heute. Da war sein Tag. Die Haustüre zum kleinen Einfamilienhaus knarzte leise, als sie nach draußen in die Sonne traten. Seine Frau weinte, als er mit dem Onkel zum klapprigen alten Auto ging. Sie meinte noch, dass er bitte auf sich aufpassen solle. Sie solle sich keine Sorgen machen, entgegnete er ihr. Aber nun war keine Zeit mehr, um große Reden zu schwingen. Der Zug musste erwischt werden und dieser wartete nicht auf ihn. Das Auto raste wie von einer Hornisse gestochen durch die engen Gassen der Stadt und sein Onkel schnaufte leise, als sie den Bahnhof endlich erreicht hatten. Der Zug würde in wenigen Minuten abfahren und sie hatten es geschafft, sie waren rechtzeitig gekommen. Er wurde von seinem Onkel nochmals umarmt und es gab erneut einen Kuss auf die Wange. Auch der Onkel sagte ihm, dass er auf sich aufpassen solle. Aber dass alles nun gut sei und ihm keiner den Tag mehr vermiesen könne, wie recht er doch hatte. Er lief zum Bahnsteig und stieg mit den anderen Passagieren in die Bahn ein, die sogleich gut gefüllt wurde. Im Mittelteil fand er einen bequemen Sitzplatz. Vor ihm saß eine junge Frau, deren Kind neben ihr auf der Bank saß. Sie lächelte ihn mit großen Augen an, denn er war ein attraktiver Mann, und er lächelte nur zurück. In Gedanken war er bei seiner Frau und seinem Kind. Würde diese Frau dort gegenüber seinen großen Tag verstehen? Ein älterer Mann nahm neben ihm auf der anderen Sitzbank Platz und von hinten konnte er das laute Geschrei einer Schülergruppe hören, die wohl einen Ausflug machte. Ein Geschäftsmann im Anzug hastete mit Notebook an ihm vorbei und nahm auf der Bank der lächelnden Frau Platz. Der Schaffner stand vor dem Zug und gab das Signal zur Abfahrt und langsam aber sicher rollte der Zug an. Der untersetzte Schaffner mit den grauen Haarensätzen machte sich sogleich daran, die Fahrkarten zu kontrollieren und man konnte sehen, dass er sichtlich gelangweilt wirkte. Das Kind der lächelnden Frau spielte mit einem Stofftier und der Mann tippte Zahlen in seinen Laptop ein. Der alte Herr neben ihm studierte die Zeitung und die Schülergruppe schrie immer noch laut herum im Zug. Bald würde der Zug die Stelle passieren, an der der Gegenzug vorbeifuhr. Dort konnten sich die Leute, die auf die Arbeit gehen, mit denen, die von der Nachtschicht nach Hause kommen, gegenseitig zuwinken. Er sah sich noch einmal um. Der Schaffner kam näher und er dachte an die fehlende Fahrkarte, aber er befühlte einfach nur den Gürtel, den ihm sein Onkel für den großen Tag gegeben hatte. Der Gegenzug rauschte mit langsamer Geschwindigkeit heran. Er betete ein letztes Stoßgebet und erhob sich, um seine Mission an seinem großen Tag abzuschließen. Und der Sprengsatz seines Onkels sollte ihn nicht im Stich lassen.